reagier dich ab. Beiß mich, meine Süße, nackt und arrogant. Komm, sei fleißig, meine Süße. Ich nehm dich wie ein Mann, übersehe dich mit Küssen. Du erlebst den größten Moment deines Lebens in meinem Kiss. Sagt er, wievielte Junge bin ich, mit dem du dich einlässt, den du verführst und ihm die Zunge bis zum Anschlag in den Hals steckst. Ich bin der König der Liebe, lehn dich zurück, genieße. Guter Arsch, schöne Brüste, lange Beine, kleine Füße. Auf deinen Lippen liegt ein Schmunzeln, in deinen Augen strahlt ein Funk. Das gesamte Treppenhaus lernt und hört, wie ich dich bumse. Du hast die Problemzonen an deinem Körper gut versteckt. Doch niemand ist perfekt, ich seh darüber hinweg. Hast du schon mal das Glied von einem Sieger geleckt? Alpha-Männchen vor der Tür und ein Tiger im Bett. Shh, nicht zu laut, denn die Nachbarn werden neidisch. Ich gebe dir Schwanz und du verrätst dein Geheimnis. Alles Schlampen außer Mutti, lass mich in dich rein. Komm schon, du versaute Muschi, soll das alles sein? Normal ist doch egal, guck, da muss etwas aus meinem Hoden. Ich will einfach nur ficken und ich denk nicht ans Verloben. Ich hab dein Höschen, ich geb es nicht her. Ich nehm dich auf der Waschmaschine vor dem Spiegel von Ikea. Du weißt, wie es mich rührt, wenn du guckst wie ein Hund und krampfhaft nach Luft schnappst mit dem Schwanz in deinem Mund. Wir machen Fotos, Filme, Massagen und Tantra. Unsere Körper pogen gegeneinander wie Punker. Ich mach dich auch am Strand klar, im Strandkorb. Wenn du mich fragst, ob ich dich lieb, geb ich keine Antwort. Der Standort ist egal, die Körperöffnung auch. Ich riskiere wirklich alles, wenn ich eine Öffnung brauch. Ich tauch zwischen deine Beine, meine Kleine. Brauch ein Schluck und trinke Sekt aus deinem Bauch. Nabel, Tarek ist mehr nobel als Adel. Ungelogen eine Droge, wenn ich nagel. Alles Schlampen außer Mutti, lass mich in dich rein. Komm schon, du versaute Muschi, soll das alles sein? Dein kleiner Körper schwitzt und arbeitet hart. Deine Körpertemperatur steckt auf 96 Grad. 69 Missionar und so weiter den ganzen Tag. Ich kann noch viel länger, ich krieg niemals einen Hänger. Es sticht wie ein Wenger, das Gewicht von 10 Männern. Keine Lust mich zu ändern, wenn dann nur für die eine. Ich bin kein Ehemann, ich bin eher was zum Drücken. Ich komm um 8 Uhr mit Blumen und um 9 musst du dich bücken. Ich hab einen Dicken, er ist größer als der Eiffelturm. Eichelturm, fetter als ein Walross. Stahlross, hoppe hoppe Reiter. Wir gehen ein Stückchen weiter, ich bedeute Glück für Weiber. Du kommst, ich komm als Zweiter, heute bin ich für dich romantisch und morgen verkauf ich Fotos von uns beiden am Stammtisch. Meine Hand ist männlich, ich überzeuge Bräute ohne einen einzigen Pfennig. Mein Blick lässt dich glauben, du kennst mich. Ab, raus, rein, rein, raus, ab, auf, rauf, runter, kreisch, laut, stöhn, schnauf, runter, rauf.